tritt die Nacht aus den Bäumen sei sie leise. Schaut sie um im weiten Kreise, ungewahrt. Alle Lichter dieser Welt, alle Blumen, alle Farben löscht sie aus. Und still die Larven weg vom Feld. Alles nimmt sie, was nur wollt, nimm das Silber weg. Ausgeblinder Stier des Traum, wie können